lieber Herr Kapellmeister, können Sie den Walzer grüßen, der mein Song zu spielen? Sie doch, Herr Frau. Oh, fein. Bitte spielen Sie ihn doch mal. Meine Herren, bitte grüß mir mein Sanssouci. Mein Sanssouci, grüß mir die Rosmarie, grüß mir die alte Bank an der Orangerie. Dort fand ich meine Ruhe beim ersten Segen du. Und in der Fern das Glockenspiel schlug leis den Takt dazu.